Good morning. Guten Morgen. Let's continue the thought from yesterday. Lasst uns den Gedanken von gestern weiterverfolgen. So, right before you, every single day, there is a choice. Do you want separation from abundant life or do you want abundant life? Jeden Tag gibt es eine Entscheidung. Willst du die Trennung vom Leben in Fülle oder willst du das Leben im Überfluss? One of the great deception in this world today is. Eine der großen Täuschungen in der heutigen Welt ist. That a self-centered, self-focused life brings joy. Dass ein selbstzentriertes, selbstfokussiertes Leben Freude bringt. When in reality it brings nothing but death, which is separation from the abundance of life. Obwohl es in Wirklichkeit nichts als Tod bringt, also Trennung von einem überfließenden Leben. Do you know, the more I live surrendered to the impulses of the Spirit of God and the model of Jesus, je mehr ich mich den Impulsen des Geistes und dem Vorbild Jesu hingebe und ausliefere, the more I live life in abundance. Desto mehr lebe ich im Überfluss. And the more I live a life doing what I want to do, insisting on my ways, having my selfish desires, the more I choose separation from that abundant life. Je mehr ich ein Leben führe, in dem ich mache, was ich will, auf meinen Willen bestehe, meine eigennützigen Wünsche erfülle, desto mehr entscheide ich mich für die Trennung von dem überfließenden Leben. It's called sowing and reaping. Das nennt sich Saat und Ernte. Guys, you who know me, you know how firmly I believe in the finished work of the cross. Ihr, die mich kennt, wisst, wie fest ich an das vollbrachte Werk am Kreuz glaube. Because this is not even possible if it would not have been for the cross. Denn das wäre ohne das Kreuz gar nicht möglich. So it's the cross that destroyed my sinful nature. Das Kreuz zerstörte also meine sündhafte Natur. Cross that put the Spirit of God inside of my heart. Durch das Kreuz kam der Heilige Geist in mein Herz. It's the cross that opened the door for every single spiritual blessing in heavenly place. Das Kreuz öffnete die Tür zu jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. But unless I by faith not only grab it, but act upon it, it's not going to manifest. Aber wenn ich das nur im Glauben ergreife und nicht auch dementsprechend handle, wird es sich nicht manifestieren. And this is one of the huge dilemmas. Und das ist eines der großen Dilemmas. People think just faith that appropriates the finished work of the cross is enough for an abundant life. Also, Leute denken, allein der Glaube, der das vollbrachte Werk am Kreuz ergreift, ist ausreichend für ein Leben in Fülle. And what happens? Was passiert dann? Because of these spiritual truths and realities, their life actually really radically changed. Aufgrund dieser geistlichen Wahrheiten und Realitäten ändert sich ihr Leben tatsächlich radikal. Now they experience victory, they experience blessing, they experience all of these benefits of the finished work of the cross. Jetzt erleben sie Sieg, sie erleben Segen, sie erleben all diese Vorteile des vollbrachten Werkes des Kreuzes. But because they, what I call, they abuse the new covenant. Aber weil sie, wie ich es nenne, den neuen Bund missbrauchen, for their own selfish lifestyle, für ihren eigennützigen, egoistischen Lebensstil, things change on one hand, but on the other hand, inside of them, they're even more frustrated than before. Verändern sich einerseits Dinge, aber andererseits sind sie innerlich noch frustrierter als vorher. And this is something that I don't know how to fix. Und ich weiß nicht, wie ich dieses Problem lösen soll. But it is something it burns in my heart to bring this balance into the Christian world. Aber mein Herz brennt dafür, eine Ausgewogenheit in die christliche Welt zu bringen. You know, to keep telling people that the finished work of the cross does not exist so that you can have a happy life. Also weiterhin den Leuten zu sagen, dass das vollbrachte Werk am Kreuz nicht dazu da ist, ein fröhliches Leben zu haben. All of those things are nothing more but the consequence, or I like to call the side effect of believing in what happened at the cross. All diese Dinge sind nichts als Resultate oder wie ich gern sage, Nebeneffekte des Glaubens an das, was am Kreuz geschah. But the whole center, the whole purpose is having life abundantly, which only comes by following the impulse of the Spirit. Aber das eigentliche Zentrum, der Zweck, besteht darin, ein Leben im Überfluss zu haben, was nur dann der Fall ist, wenn wir den Impulsen des Geistes folgen. You see, the mindset controlled by the Spirit, it finds Zoe life, which is abundant life, and peace. Die vom Geist beherrschte Gesinnung findet Zoe Leben, was überfließendes Leben bedeutet, und Frieden. You know, when I look into the original word, into the original language for the word peace here, it's of course the Greek word Irene. Wenn man in der Originalsprache schaut, welches Wort für Frieden dasteht, findet man das griechische Wort Irene. And the Greek word Irene, it is similar but not as deep and profound than the Hebrew word Shalom. Irene ist ähnlich, aber nicht so tiefgreifend und inhaltsreich wie das hebräische Wort Shalom. You know, Irene means a completely perfectly restored relationship. Irene meint eine vollkommen perfekte, wiederhergestellte Beziehung. So, oh my goodness, why do I have to do some teaching about this? Meine Güte, ich muss mal eine Lehre darüber machen. There is a huge difference if you believe what happened on the cross and if you walk in it. Es gibt einen riesen Unterschied, ob du daran glaubst, was am Kreuz passierte, oder ob du darin lebst. Galatians teaches a lot about walking in it. Der Galaterbrief spricht viel davon, darin zu leben. So what do people do? Was tun Menschen also? People memorize Bible verses about what happened at the cross and they rattle them off all day long, but nothing changes. Sie lernten Bibelverse auswendig, was alles am Kreuz geschah, und sagen sie den ganzen Tag lang vor sich her, aber nichts verändert sich. Colossians says this. Im Kolosser steht: As you have received Christ, walk in him. Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Walking in what happened at the cross means you put it into practice every day of your life. In dem zu wandeln, was am Kreuz geschah, bedeutet, dass du es jeden Tag deines Lebens praktisch umsetzt. So look how simple this is. Schau, wie einfach das ist. First of all, I believe with all of my heart that the cross has resolved every one of my problems. Zuallererst glaube ich von ganzem Herzen, dass am Kreuz alle meine Probleme gelöst wurden. I believe between me and God everything is fine. Ich glaube, dass zwischen mir und Gott alles gut ist. I believe I'm loved, I'm accepted, I'm healed, I'm provided for. Ich glaube, dass ich geliebt, angenommen, geheilt und versorgt bin. I'm chosen, my future is secure. Ich bin erwählt, meine Zukunft ist sicher. So I have to first begin to convince my heart that this is a true spiritual reality. Ich muss mein Herz also zunächst überzeugen, dass das die wahre geistliche Realität ist. And here is what people do. They begin to convince the heart that this is actually a true spiritual reality. Nun machen Leute Folgendes. Sie überzeugen ihr Herz, dass es die wahre geistliche Realität ist. But instead of only memorizing and convincing the heart about this truth, aber statt sich das nur einzuprägen und ihr Herz davon zu überzeugen, they need to do two things. Müssen sie zwei Dinge tun. Number one, convince your heart that this is really true and it really happened at the cross. Erstens, überzeuge dein Herz, dass das wirklich wahr ist und am Kreuz passierte. Number two, walk in it. Zweitens, lebe darin. So what do I do? Was mache ich also? I learn that throughout the day the impulses of the spirit is what I obey and not the impulses of my selfish nature. Ich lerne den ganzen Tag über den Impulsen des Geistes zu gehorchen und nicht den Impulsen meiner egoistischen Natur. So the more you follow the impulses of the spirit, je mehr du also den Impulsen des Geistes folgst, which is exactly the opposite of a selfish, self-focused life, was einem egoistischen, selbstzentrierten Leben völlig entgegensteht, the more your everyday experience will be a life in extraordinary abundance and a life in peace, which includes this incredible completeness. Desto mehr wird deine tägliche Erfahrung ein Leben in außergewöhnlichem Überfluss und Frieden sein, der diese wunderbare Vollständigkeit enthält. Yesterday I told a couple of people who live in my house. Gestern sagte ich einigen Leuten, die in meinem Haus leben, that I won the gold medal in worrying. Dass ich die Goldmedaille im Sorgenmachen erhielt. This doesn't make sense in Portuguese, but in English it's such a beautiful play of words. Auf Deutsch ergibt das Folgende keinen Sinn, aber in Englisch ist es so ein schönes Wortspiel. When I was young, you know, we talked about, oh, we are mighty warriors, spiritual warfare, all this stuff. Als ich jung war, sprach wir davon, mächtige Kämpfer zu sein, bezogen auf geistlichen Kampf und so weiter. Reinhard is a mighty warrior. Reinhard ist ein mächtiger Kämpfer. They used to call me the mighty warrior. Sie nannten mich den mächtigen Sorgenmacher. Im Englischen ist es warrior, Sorgenmacher, statt warrior, Kämpfer. You know, I worried about every little thing. Ich habe mir über jede Kleinigkeit Sorgen gemacht. I mean, literally everything. Buchstäblich über alles. One night I'm laying in my bed and God said, you are sinning all day long, every day, and I don't like it. Eines Nachts lag ich im Bett und Gott sagte, du sündigst immer den ganzen Tag lang und ich mag das nicht. And I thought, where, why, how? Und ich dachte, wo, warum, wie? He said, worry is sin. Er sagte, Sich Sorgen ist Sünde. I can honestly say from that night on, I stopped praying. Ich kann ehrlich sagen, dass ich ab dieser Nacht aufhörte, mir Sorgen zu machen. And there is a teaching somewhere on the internet. It's called Overcoming Anxiety. Es gibt eine Lehre irgendwo im Internet, die heißt Sorge überwinden. So why do I say that? Warum sage ich das? Because we worry all day long about a million things and then we wonder why the new covenant doesn't work in our life. Weil wir uns den ganzen Tag lang über Millionen Dinge Sorgen machen und uns dann wundern, warum der neue Bund in unserem Leben nicht funktioniert. You can memorize every Bible verse about every God fact claiming who you are in Christ. It doesn't help if you don't put it in the practice. Du kannst jeden Bibelvers über jeden Gottfakt auswendig lernen und in Anspruch nehmen, wer du in Christus bist. Das hilft nicht, wenn du es nicht praktisch anwendest. So learn very quickly to follow the impulses of the Spirit. Lerne also sehr schnell, den Impulsen des Geistes zu folgen. And your life will be Zoe, abundant life and peace, which is a completeness. Und du wirst ein Zoe, also überfließendes Leben und Friede haben, was Vollständigkeit bedeutet. That was a long devotional. I'll see you tomorrow. Das war eine lange Andacht. Wir hören uns morgen.